Ey, du sitzt da, Blick im Glas, Daumen laufen, Hirn auf Standgas. Gegenüber sitzt ein Mensch aus Fleisch, doch du scrollst nur weiter, kalt und bleich. Vier Leute da und keiner spricht, nur blaue Flächen im Gesicht. Der Kaffee wird kalt, der Raum wird still, weil jeder nur noch auf die Platte will. Sag mal, hörst du mich noch oder bist du schon weg? Dein Kopf auf Durchzug, dein Herz auf Check. Du nickst nur leer, als wär da nichts. Ich seh dich an, doch du siehst mich nicht. Brett vorm Kopf, Brett vorm Kopf, hey, hey. Alle starren, keiner klopft. Nicht mehr stumpf. Am Tisch, im Bus, im Laden drin, überall dieselbe kleine Sinnlosigkeit. Daumen wischen, Augen glasig, jeder tut so wichtig, doch bleibt ziemlich kläglich. Früher gab's ein Wort von Mund zu Mund, heut nur piepen, ping und drunk. Ihr futtert Zeit wie Zuckerzeug und wundert euch, dass euch nichts mehr freut. Euer Lächeln hängt am Display ran, euer Atem geht an mir vorbei. Ich red mit Leuten aus Papier, ihr seid nur noch halb hier, halb entgleist. Sag mal, hörst du mich noch oder bist du schon weg? Dein Kopf auf Durchzug, dein Herz auf Check. Du nickst nur leer, als wär da nichts. Ich seh dich an, doch du siehst mich nicht. Brett vorm Kopf, Brett vorm Kopf, hey, hey. Alle starren, keiner klopft. Nicht mehr stumpf. Ein Blick auf den Tisch, ein Blick in den Raum. Nichts zu verlieren, außer dem Traum. Leg's kurz mal weg, nur eine Minute. Hör wieder zu, du bist mehr als die Hülle. Ein echtes Wort, ein echtes Gesicht. So schwer kann das nicht sein, oder doch für dich? Brett vorm Kopf, hey, Brett vorm Kopf, hey, hey. Alle starren, keiner klopft. Brett vorm Kopf, Brett vorm Kopf. Ihr seid da, doch ihr lebt euch kaum noch auf. Brett vorm Kopf, hey, Brett vorm Kopf. Komm, mach die Augen wieder auf. Brett vorm Kopf, Brett vorm Kopf. Sag mir, Bruder, wer macht diesen Kreis jetzt auf? Hey.